Ah, die Mousse au Chocolat. Ich bewundere Ihren Appetit, Walter. Wissen Sie, das eigentlich gar nicht mehr Essen nennen. Wissen Sie, da oben in den Wäldern gibt es nur gelegentlich etwas zu essen. Mir zufällig, wissen Sie. Mein lieber Redmann, Citoyen, 1798 schrieb unser aller Freund, unser liebenswürdiger Gastgeber, der unerschrockene Streiter für die Freiheit, diesen Satz: Ein Volk muss seine Freiheit selbst erobern und nicht zum Geschenk erhalten. Indessen ist das viel gefordert. Leider ist es immer noch so, dass es manchen Völkern nicht gegeben ist, sich aus eigener Kraft zu erheben. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig und so ist es durchaus nicht ehrenrührig, wenn ihnen dabei geholfen wird. Frankreich ist sich dieser revolutionären Pflicht durchaus bewusst. Niemand liebt gestiefelte Missionare. Das sagt einmal ein gewisser Robespierre. Ich kenne den Text. Frankreich weiß um seine Verantwortung, besonders hier an der Systemgrenze. Gerade hier ist revolutionäre Wachsamkeit geboten. Und ich hoffe, ja, ich glaube, dass alle Freunde der Freiheit uns in dieser Wachsamkeit unterstützen werden. Das ist eine glatte Absage. Der ist stur, ich mag ihn nicht. Ich schon. Lassen Sie mich im Namen Frankreichs Ihnen für das große Vertrauen danken, das Sie mir entgegenbringen. Ich trinke auf gute Zusammenarbeit. Die Arroganz der Macht. Danke, danke, danke. Hallo, kann ich noch einmal? Sehr gut, ruhig noch einen dafür. Prälat Kiefer, den ganzen Abend haben Sie mich angesehen und ich wusste, der wird die Frage stellen, die alle stellen wollen, sich aber nicht trauen. Trauen Sie sich, Prälat? Ja. Die Revolution hat schätzungsweise 47.000 Opfer gefordert. Wie viele Millionen Opfer hat die Inquisition gefordert, Prälat Kiefer? Moment, Moment, junger Freund, das ist ja sehr nett von Ihnen, aber jedes Opfer war zu viel. Das sagen Sie jetzt. Für die Bauern ist der Zehnte. Sind alle sonstigen Abgaben und Leistungen abgeschafft. Sie sind Eigentümer ihres Bodens und können frei über ihn verfügen. Die Zünfte sind aufgehoben, die Gewerbefreiheit ist eingeführt. Das Steuerwesen vereinfacht. Wichtigste Steuer ist die Grundsteuer. Die Adelstitel sind abgeschafft, Geschworenengerichte bei Kriminalprozessen eingeführt. Die Führung der Personenstandsregister ist allein Sache der Verwaltungsbehörden. Die Zivilehe ist obligatorisch. Was Hunderttausende von Franzosen mit ihrem Leben bezahlt haben, wurde uns Deutschen links des Rheins geschenkt. Allerdings wurden die Klostergüter beschlagnahmt, wurden Klöster und geistliche Orden aufgehoben, Herr Prälat. Prälat Kiefer hat seine Frage immer noch nicht gestellt. Vielleicht würde der junge Mann hier die Güte haben, mich zu Wort kommen zu lassen. Sie wollen nach Robespierre fragen? Ja. Was war das für ein Mensch? War das überhaupt ein Mensch, wollen Sie fragen? Also, Fred, ich muss doch sehr bitten. Worüber ich nachdenke, ist die Frage, ob wir da mit einem neuen Typus konfrontiert sind. Mit einem Typus, den es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gab. Aber was wollen Sie denn, Prälat? Es renkt sich doch alles wieder ein. Der Propagandaqualm beginnt sich zu verziehen. Und was sehen wir? Eine längst fällige Modernisierung wurde durchgesetzt. Sind die Strukturen der Macht angetastet? Durchaus, junger Mann. Der Pöbel hat das Maul aufgemacht. Generalkommissar, sagen Sie ihm, was Sie mit den Hébert, den Jacques Roux, den Babeuf gemacht haben. Das weiß Prälat Kiefer selber. Einen Kopf kürzer haben wir sie gemacht. Die Gleichheit ist nur eine juristische, nicht eine ökonomische. Genügt Ihnen das, Prälat Kiefer? So wie Sie das sagen, nein. Jeder hat die Freiheit, unter Brücken zu schlafen. Genügt Ihnen das? Ich glaube, ich muss doch einmal sehen, was die Herren in den Gläsern haben. Darf ich die Flasche sehen? Aber Rebmann, ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. Der Herr Generalkommissar wird sehen, dass wir auch hier am Rhein etwas von Wein verstehen. Begleiten Sie mich, Fall? Oder soll ich den Korb selber tragen? Wir sind gleich wieder zurück. Ich verstehe Ihre Frage durchaus, Prälat. Ganz Europa stellt sie sich, die Welt. Und wird sie noch lange stellen. wenn da eine gewisse polemische Schärfe... Der junge Mann ist noch etwas hitzig. Im Weinkeller hatte Gelegenheit, ein wenig abzukühlen. Komm. Wir müssen noch viel tiefer. Hast du Angst? Komm. In meiner türkischen Gefangenschaft auf der Festung Khorasan am Schwarzen Meer hatte ich einen Wärter, den befiel von Zeit zu Zeit ein großer, ihm ganz unerklärlicher Schmerz. Schluchzend, mit Tränen überströmtem Gesicht, sagte er dann, getröstet zu werden. Tröste mich, du französisches Schwein, schluchzte er, oder ich brech dir alle Knochen. Und so pries ich ihm durch die Gitterstäbe hindurch die Wohleingerichtetheit und Harmonie der Welt, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die Schönheit seiner Gestalt und Seele. Ja, das hat gut getan, sagte er dann, putzte sich die Nase und gab mir einen Tritt. Was hast du denn? Sie sind ja ganz derangiert, meine Liebe. Wo hängt denn der Träger Ihres Kleides? Soll ich Sie nach oben bringen? Bitte! Lassen Sie sich nicht stören. Bitte um Entschuldigung. Ach, Veit, der Wein. Ja, natürlich. Stellen Sie doch den Kopf auf den Tisch. Ja. Was sehen wir hier? Einen 62er und einen 84er. Dazu muss ich Ihnen noch etwas sagen, worauf meine Herren. Warten Sie, Veit. Sie verlassen jetzt die Gesellschaft mit mir. Ich will nicht wissen, was da im Keller geschehen ist. Ich werde dafür sorgen, dass man es als Nicht-Existenz betrachtet. Aber für Sie wäre es aus mehreren Gründen besser, Sie verlassen für eine Weile die Stadt. Sie sind mir schließlich noch den Bückler schuldig. Dürer wird Ihnen Geld anweisen. Gute Nacht. Ich wollte doch einmal wissen, wie der aussieht, der das mit mir gemacht hat. Sagt die Frau meine Schiss. Die gibt es nicht mehr. Dann gibt es auch den Sekretär ihres Mannes nicht mehr. Der abgestellt war für die Tochter des Chefs. Hauptsächlich. Der zu parieren hatte und Klavier spielen musste.